schon seit acht und du hast super gekocht. Die Zeit vergeht wie im Flug und mir fehlt der Mut. Ich glaub noch ein Gläschen Wein und dann werd ich's mal wagen. Ich schau dich einfach nur an, bin schon ganz nah an dir dran. Dass du das hier nicht checkst, ist wie verhext. Und du hörst gar nicht auf, fragst mich Löcher in den Bauch. Sag mal, stehst du wirklich auf dem Schlauch? Ich seh dich an und weiß, du willst es auch. Halt doch einfach mal die Luft an, dass ich dich jetzt küssen kann. Jetzt küssen kann. Du weißt genau, was ich will.